Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Akpınar. Ich bin heute der Diensthabende Arzt für Sie. Ich werde um Ihre Beschwerden kümmern. Aber bevor wir anfangen, brauche ich Ihren persönlichen Daten. Sind Sie damit einverstanden? Aber wenn Sie hat eine Probleme oder einige Fragen zu mich, bitte direkt unterbrechen, okay? Okay, ich möchte dieses Gespräch nicht führen. Vielleicht lieber einen deutschen Arzt gibt es? Ach so, ich bin nicht deutscher Arzt, aber ich bin für Sie da und ich werde alles für Sie tun. Machen Sie sich keine Sorge, Frau, okay? Okay, ja. Wie heißen Sie denn? Ja, mein Name ist, komme ich, Frau Lydia Wetter. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen deutlich und langsam buchstabieren? Gerne. L Y D I A. Und Wetter. Fette mit V, E, Doppel-T, E, R. Um sicher zu sein, ich möchte wiederholen, Ihre Vor- und Nachname. Vorname und L wie Ludwig, Y wie Y, D wie Dora, I wie Ida, A wie Anton. Ist das richtig? Richtig. Und Nachname, W wie Victor, V wie Victor, Entschuldigung, E wie Emil, Doppel-T Theodor, E wie Emil, R wie Richard. Ist das richtig? Richtig, ja. Spreche ich Ihre Namen, Vornamen und Nachnamen richtig aus? Lydia Wetter. Ja, richtig. Frau Wetter, wie alt sind Sie? 63. 63. Wie groß sind Sie? Oh, ich bin 1,65 Meter. Wann sind Sie genau geboren, Frau Wetter? Am 1.2.1963. Okay. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? Ja, 1 Meter, Entschuldigung, 71,3. Ja, Entschuldigung, ich möchte wiederholen, wie viel wiegen Sie zurzeit? Ja, und 71,3. 71,3, aber das ist sehr körpergroß. Ich möchte lernen, Ihre Gewichts. Wie viel wiegen Sie? Nicht wie groß sind Aha. Okay, 71,3 Kilo. Ein. Spreche ich falsch oder 71,3? Nein, du sprichst richtig. 71,3 Kilogramm der İbrahim Hocam. Aha. Verstehe nicht. Entschuldigung. Vielleicht akustisch, Sie haben nicht gut gehört, Ja. ja? Ja, Entschuldigung, ich konnte nicht akustisch richtig verstehen. Ja, Okay. 71,3 Kilogramm. Okay. Frau Wetzer, können Sie bitte Ihre Beschwerden erläutern? Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich habe im ganzen Bauch Schmerzen. Es ist ganz stark. Ich kann nicht ertragen. Sie haben schon gesagt, Bauchschmerzen. Wo genau haben Sie diese Schmerzen, Frau Wetter? Oh, jetzt im ganzen Bauch. Ganz im Bauch. Wann haben Sie diese Schmerzen? Seit 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Okay. Können Sie bitte beschreiben, Ihre Bauchschmerzen, zum Beispiel dumpf, Stechen oder Ziehen, krampfartig, können Sie beschreiben? Das ist jetzt kolikartig. Wie kann ich sagen? Wellenförmig, aber am Anfangs waren sie diffüs, dumpf und erträglich, aber jetzt ich kann nicht ertragen. Ach so, Entschuldigung, das tut mir leid. Können Sie bitte Ihre Schmerzen, wie stark sind die, einschätzen, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 0 keine Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen bedeutet. 8, 9 vielleicht, ja. Das tut mir leid. Brauchen Sie Schmerzmittel, Frau Wetter? Sie haben schon gesagt. Gerne, gerne. Okay, aber ich würde gerne wissen, ob Sie irgendwelche Allergien haben. Haben Sie irgendwelche Allergie, zum Beispiel Schmerzmittel, Antibiotika oder und so weiter? Ich habe Penicillin Allergie. Mit Juckreis, Durchfall, rote Haut und Okay. manchmal mit Übelkeit, mit Penicillin, aber sonst nicht. Ich werde die Krankenschwester eine Bescheid geben und sofort werden wir eine Schmerzmittel verabreichen. Okay, Frau Witter? Okay, es freut mich. Vielen Dank. Machen Sie keine Sorge. Oh, danke. Gleich werde Ihre Beschwerden lindern. Okay? Ich hoffe, danke. Okay. Frau Witter, strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus, zum Beispiel in den Rücken, in den Leistenbereich oder in den Beinen? Nein, nein, Ohne Strahlung. nein. Früher haben Sie dagegen etwas Medikamente eingenommen. Nein, nein, ich darauf beachten, nein. Medikamente. Ich habe Angst, ohne ärztliche Rat etwas eingenommen, ja. Frau Wetter, ist Ihre Bauchschmerzen erst einmal oder haben Sie ähnliche Schmerzen früher? Hatten Sie Beschwerden früher? Normalerweise seit 4 Wochen ich habe dumpfe und diffuse Bauchschmerzen. 4 Wochen dumpfe und Seit 4 Wochen. Aber es war, sie waren früher erträglich. Aber immer verschlimmert sich diese Schmerzen seit anderthalb Stunden sind sie unerträglich werden. okay. Frau Wetter, gibt es etwas Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel Verletzung, Bewegung? Können Sie bitte erklären? Ich bin da nicht so sicher, aber alles fängt nach dem Frühstücken. Nach dem Frühstücken. Gibt es etwas, das die Schmerzen verlindert oder versteckt? Weiß ich nicht, aber immer verstärkt sich, verstärkt, verschlimmert sich. Aber ich habe nie gar nicht bemerkt, verlindert oder. Okay. Frau Wetter, ich möchte gerne wissen, ich würde gerne wissen bezüglich Ihrer allgemeinen Zustand. Haben Sie Fieber, Kaltschweiß, Stellfrost? Fieber habe ich nicht, aber ich habe auch viel Schweißausbruch. Schweißausbruch. Seit anderthalb Stunden. Gleichzeitig wie Schmerzen. Okay. Haben Sie Herzrasen, Brustschmerzen, enge Gefühl oder Luftnot? Herzrasen. Seit anderthalb Stunden habe ich Herzrasen. Aber sonst nicht. Sind Ihnen übel? Ja, gleichzeitig habe ich übel nach dem Essen, aber keine ohne Erbrechen. Okay. Frau Wetter, haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein. Stuhlgang? Stuhlgang mit Problemen? Manchmal wegen Stress habe ich Durchfall, aber diese Zeit nein. Schön. Okay. Wie ist Ihr Appetit, Herr Frau Wetter? Normalerweise gut, aber ja, mit diesem Schmerzen habe ich Übelkeit bei dieser Schmerz. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Ich habe in 3 Monaten 2 Kilo zugenommen. 2 Kilo zugenommen. Haben Sie Probleme beim Schlafen, Frau Wetter? Gibt es Nein. Schlafstörungen? Schlafen ist gut. Schlaf ist gut. Okay. Frau Wetter, haben Sie andere Beschwerden? Möchten Sie etwas hinzufügen? Andere Beschwerden, wie kann ich sagen, nein, diese Schmerzen am Anfang meinen Bauchnabel, dann im ganzen Bauch, aber alles war plötzlich angefangen. Ja. Okay, danke schön. Frau Wetter, leiden Sie irgendwelche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Zum Beispiel Bluthochdruck, Blutzucker oder erhöhte Blutfettwerte. Bitte? Ja, ich habe Bluthochdruck seit 5 Jahren. Das war zufällig vor der OP befunden. Zu viel. Ja. Ist das unter Kontrolle oder? Ja, ich bin im Kontroll. Ich messe auch das. Ich habe auch Herzrhythmusstörungen seit 5 Jahren. Unregel, schnelle Herzrhythmus habe ich. Dagegen nehme ich regelmäßig Markuma. Markuma. Wie viel Und Dosierung, in welcher Dosierung nehmen Sie Markuma? Markuma bei mir nicht klar der Dosierung. Entschuldigung, ich habe nicht Erinnerung daran. Haben Sie früher oder letzte Mal Ihre Blutwerte bestimmt? Bestimmt? Normalerweise ich messe, aber mein Schema ist zu Hause. Schön, also da. Wie ist Ihr Hausarzt, Frau Wetter? Ich werde kontaktieren. Ja? Herr Herr Müller, machen Sie sich keine Sorge. Ich Müller. werde wichtige Informationen bringen. Okay? Tamam, danke. Okay. Herr Müller. Sie haben schon gesagt, dass Sie Markomar eingenommen haben. Haben Sie andere Medikamente, nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich ein? Ich habe Beloxuk einnehmen, 95 Milligramm. 95 Milligramm. Morgens, nur Ja. einmal Okay. täglich. Okay. Und Aspirin 100 Milligramm. Morgens. Okay. Und Aber diese Kombination können gefährlich sein und ich werde kontrolliere Ihre Medikamente-Schema und ich werde mit Ihrem Hausarzt kontaktieren. Okay? okay. Und würden Sie schon einmal operiert? Ich habe, was kann ich sagen? Leistenbruch, Operation, ich hatte Leistenbruchoperationen vor 15 Jahren. 15 Jahren. Das Und war komplikationslos. okay. Haben Sie irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeiten, Frau Wetter? Wie habe ich gesagt? Penicillin, sonst nicht. Nur Penicillinallergie. Ich habe einige Fragen bezüglich Ihrer Lebensgewohnheiten, Frau Wetter. Brauchen Sie? Oh ja, brauche ich. Wie viel brauchen Sie oder seit wann haben Sie geraucht? Seit ja ungefähr zwei Paket, was kann ich sagen? 37 Zigaretten täglich rauche ich. 35. Seit wann? Seit 30 Jahren. 30 Jahre. Konsumieren Sie Alkohol? Nicht zu viel. Ein Gläser Wein am Wochenende nur. Darf ich fragen, Frau Wetzer, ob Sie jemals Kontakt mit Drogen hatten oder haben? Nein, nein, nein. Aber warum fragen Sie das, ne? Ja, Frau Wetter, konsumieren Drogen ist sehr gefährlich für unsere Gesundheit und manchmal das kann Nebenwirkungen und haben und wir werden alle wichtigen Informationen sammeln, okay? Ja, gut, danke. Sind Sie verheiratet, Frau Wetter? Ja, wir sind schon Silberhochzeit feiern. Ich lebe mit meinen Familien. Ja, das freut mich. Danke. Ah, alles Gute für Sie. Danke. Und haben Sie Kinder? Ja, ein Sohn. Ja. Was machen Sie beruflich, Frau? Ich bin Gärtenmeisterin. Ich bin Gärtner. selbstständig. Meister. Gärtenmeister. Okay. Ich habe eine Frage zum Ihrer zum Gesundheitszustand Ihrer Eltern und Geschwister. Irgendwelche Erkrankungen bei Ihnen, sind Sie gesund? Leider, die beiden sind verstorben. Meine Vater mit 89 Lebensjahr an Herzanfall verstorben. Ach, sieh. Und meine Mutter ist mit 65 Lebensjahren an Schlaganfall verstorben. Die beide rauchte viele Zigaretten täglich, wie ich. Ja. Herzliches Beileid, Frau Wetter. Das tut mir leid zu hören. Und das ist sehr belastend für Sie. Ich glaube das. Und Frau Wetter, wir sind fertig. Und ich bedanke mich für Ihre Offenheit. Und nach dem, was Sie mir erzählt haben, basierend auf Ihrer Krankengeschichte und aktuellen Beschwerden, handelt es sich um Durchblutungsstörung des Darms handelnd. Und zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen und danach etwas Blut abnehmen. Und bildgebendes Verfahren brauche ein paar Untersuchungen, zum Beispiel Abdomensono. Wenn alle Befunde vorliegen, würde ich gerne mit Ihnen mitteilen. Und haben Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Nein, nein, ich möchte zügige Behandlung. Dankeschön. Ich komme gleich zu Ihnen. Bitte nehmen Sie Platz, okay? Okay, danke. Heyecandan kiloyu anlayamadım, iyi mi? Kurtarıcı cümle, Entschuldigung, ich habe akustisch nicht gehört. Oder nicht verstanden. Altın cümle. Ja, Hey, ben bei de diyorum. online, bei online Simülation Evet. können Sie soll Deswegen. sagen, aber machen Sie sich keine Sorge, während der Prüfung Oh. können Sie auch sagen, Ja. Entschuldigung, leider konnte ich nicht verstehen. Bitte können Sie wiederholen, wie viel wiegen Sie? Einfach. Ja. Çetin abi, möchtest du einen Anruf machen? Ich kann auch gerne machen. Ja, aber Çetin abi de duyalım. Okay. Habt ihr mich Trink, hier gehört? trink. Trink, trink. Ich konnte. Yes, Ich konnte wir nicht. können hören, aber deine Stimme ist so leise. Akustisch Probleme es gibt. Jetzt ist wie es. Ja, wir können hören. Okay. Klingt, klingt. Ich konnte nicht akustisch verstehen, Herr oder Jetzt Kollege. können Sie mich hören? Ja, okay. Ja, klingt, klingt. Apfner am Apparat, bitte. Ja, Dogan von Dogan aus dem Labor. Könnten Sie diese Werte oder notieren? Es gibt ja Frau Müller mit einem Thrombozytenwert von 20.000 pro Mikroliter. Danke Ja. schön. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Nasıl laboratuvar konuşması bilmiyorum. Bir pek abla şey yapsaymış. Nasıl telefonda nasıl konuşulur bilmiyoruz. Hospitasyon falan da yapmadık. Onlara bir çalışalım. Eine Satz. Brauchen Sie. Machen Sie sich keine Sorge. Können Sie bitte. Ich möchte Ihnen einen wichtigen Laborwerte mitteilen. Bitte können Mitteilen. Sie diese Werte mit Ihrem Oberarzt weitergeben. Weitergeben. Vielen Dank. Danke. Einfach so. Danke. Machen Sie sich keine Sorge. Okay. Herr Akpınar, ja? Ja. Okay. Herzlich willkommen, Herr Akpınar. Hallo, guten schönen Tag. Okay. Bitte können Sie sich kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist İbrahim Akpınar. Ich komme aus der Türkei. Ich arbeite als Kardiologe im privaten Krankenhaus. In Zukunft möchte ich in Deutschland als Hausarzt arbeiten. Und ich habe seit 20 Jahren als Kardiologen gearbeitet. Aber das ist sehr belastend für mich. Und es gibt viele politische und allgemeine Probleme in der Türkei. Und natürlich in Zukunft werde ich die Zeit in Deutschland verbringen. Wenn ich FSP-Prüfung bestehe und würde ich gerne im Bereich interner Medizin arbeiten und dann möchte ich in Praxis als Hausarzt arbeiten. Okay, das ist sehr interessant. Sie sind Kardiologe und seit 20 Jahren arbeiten Sie als Kardiologe. Aber Kardiologische Probleme in Patienten oder Patienten sind sehr belastend für mich. verstehe. Ungefähr 20 Jahren und natürlich, ich möchte nicht als Kardiologe arbeiten mehr. Natürlich, ich würde gerne als Hausarzt in Praxis arbeiten. Ja, ich verstehe. Okay. Momentan leben Sie in der Türkei, ja? Ja, momentan, ich arbeite in der Türkei, aber es gibt viele politische Gründe, aber ich möchte nicht besprechen. Frau Oberst. Okay, natürlich. Das ist das Ihre Entscheidung. Das ist Ihre Entscheidung. Okay. Haben Sie eine Hospitation oder ein Praktikum in Deutschland gemacht? Ich habe mehrmals eine Hospitation oder viele Hospitationen beworben, jedoch bisher keine positive Rückmeldung erhalten. Aber ich habe seit 5 Jahren Deutsch gelernt und ich habe vielmals Deutschkurs besucht und ich habe auch eine Privat-Deutschlehrerin und sie ist Muttersprachlehrerin. Und ich habe eine Telegram-Gruppe, in dem wir miteinander so viel Übungen machen. Ich hoffe, dass diese Prüfung bestehen können. Ja. Okay, ja, ich hoffe. Sie haben viel Mühe gegeben, um Deutsch sehr gut zu sprechen. Gratuliere, ich gratuliere Ihnen. Ja. Okay, und ich kann Ihnen einen Tipps geben. Ja, ich habe auch viele Bewerbungen für Hospitation gemacht, aber nur konnte ich eine Antwort bekommen, wenn ich persönlich nachgefragt habe. Direkt Bewerbung. Ja, zuerst schicke ich einen E-Mail. Nach einer Woche gehe ich persönlich und ich sage, ja, vor einer Woche habe ich einen E-Mail geschickt, aber leider bisher habe ich keine Antwort bekommen. Deswegen möchte ich persönlich nachfragen. Dann, nach einem Tag habe ich eine Antwort bekommen, negative oder positive. Ja, das ist sehr, sehr schnell. Schneller als E-Mail. Ja, persönliche Fragen. Okay, was haben Sie noch heute Gerne. für Ich uns? habe eine neue Patienten in der Notaufnahme betreut. Es handelt sich um Lydia Wetter. Sie ist 63 Jahre alt, 1,65 Meter groß und geboren am 1.2.1962, Wie viel wiegt sie? 71,3 Kilo. Okay. Und Frau Wetter kam heute zu uns wegen Bauchschmerzen, seit eineinhalb Stunden Bauchschmerzen im ganzen Bereich. Und die Schmerzintensität Im liegt, ganzen Bauch. ne, Im ganzen Bauch. im ganzen Bauch, ja. Und die Schmerzintensität liegt 8 von 10 auf der NRS. Die Patienten berichtet über Übelkeit, nach Schweißausbrüche und Herzrasen. Die Patienten beschreibt die Schmerzen als kolikartig, wellenförmig, dumpf, diffus und außerdem Momentan sind die Schmerzen dumpf. momentan sie beschreibt die Schmerzen als unerträglich, sehr starke Schmerzen, jetzt kolikartig und wellenförmig. Aber früher, Anfang, diffus, dumpf und erträglich. Die Patientin hat schon gesagt, dass sie eine Schmerzmittel braucht hat. Und ich habe eine Schmerzmittel angegeben oder verabreicht. Die Patienten beschreibt die Schmerzen, dass die Schmerzen nicht ausstrahlen. Begleitend sie hat ähnliche Beschwerden seit 4 Wochen. 4 Wochen. Ihre Schmerzen ist im Verlauf der Zeit schlimmer geworden. Hmm. als Auslöser hat sie Mahlzeit bedingte Situation. Sie berichtet, dass sie die Schmerzen nach dem Frühstück hatten. Hat mir direkt hat. Nein, sie hatten eine Bartung. Als Vorerkrankungen leiden Gibt es keine wichtige Information bei vegetativer vegetative Anamnese Ubel, aber das ist begleitende Symptome. Vegetative Anamnese, Gewichtsverlust innerhalb von 2 Monaten ungefähr 2 Kilo zugenommen. Und Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme? Genau. zugenommen. Sie hat gut Appetit und anders ist die vegetative Anamnese unauffällig. Als Vorerkrankungen leidet sie an arterieller Hypertonie seit 5 Jahren, Herzrhythmusstörungen auch 5 Jahren und sie nimmt Marcumar unklare Dosierung einmal. Und Belozog 95 Milligramm eine Tablette täglich und Aspirin 100 Milligramm eine Tablette täglich ein. Okay, welche Herzrhythmusstörungen kann sie haben? Bitte? Sie hatten nicht abgeklärt. Oder ich werde Ihre Herzrhythmusstörungen prüfen bei der Untersuchung. Okay. In der operativen Anamnese befindet sich eine inguinale Hernie-Operation vor 15 Jahren. Bezüglich der Allergien und Unverträglichkeiten ist eine Penicillinallergie. Sie äußert sich Juckreiz, Rötung und Entschuldigung, Juckreiz, Durchfall und Erythem oder Hautausschlag. Noch eine Anamnese. Rauch sie ungefähr 2 Pakete Zigaretten seit 30 Jahren und sie konsumiert gelegentlich Alkohol, 2 Gläser Wein am Wochenende. Drogenkonsum würde verneint. Sozialanamnestisch ist sie Gartenmeisterin. Und verheiratet, hat einen Sohn. In der Familienanamnese ist ihr Vater am Herzinfarkt gestorben und ihr Mutter an Schlaganfall verstorben. Aufgrund der anamnestischen Angaben habe ich einen Verdacht auf mesenterialen Infarkt, akutes Abdomen, hochwahrscheinlich mesenterialer Infarkt. Dafür sprechen allgemein Bauchschmerzen, Risikofaktoren, Schmerzcharakter, Und meine Verdachtsdiagnose bestätigen und different, und natürlich ich würde gerne wissen Yani meine Entschuldigung, Schmerz Charakter ist ein Risikofaktor. ich möchte ich Welcher möchte Risikofaktor hat sie für mesenteriellen Infarkt? Es gibt verschiedene Risikofaktoren bezüglich Nein, mesenteriellen Infarkt. ich meine diese Patienten. Dieser Patienten, ja, Welcher Risikofaktor hat sie unsere für Patientin hat arterielle Hypertonie und Rauchen und Alter und ja, das reicht. Ich glaube, dass Am Herzrhythmusstörungen. wichtigsten, am wichtigsten. Herzrhythmusstörungen. Ja. Okay, dann. Welche Differentialdiagnose kommen in Betracht? Differentialdiagnostisch kommen Gastroenteritis und akute Pankreatitis in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose bestätigen und Differentialdiagnose auszuschließen, werde ich die Patientin körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen und ich würde ein Abdomensono durchführen, aber hochwahrscheinlich ist ein Abdomen-CT erforderlich. Nach dem Ergebnissen sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patienten stationär aufnehmen. Manchmal klinische Befunde werden schlimmer sein und dann würde ich die Patienten Intensivstationen aufnehmen, ja? Wenn die Beschwerden schlimmer sein können, Nicht dann kann ich Patienten intensivstationär aufnehmen. Beschwerden, sondern auch vital Parameter, zum Beispiel Oder Herzfrequenz. ja, wenn die Vital Parameter oder wenn Blutdruck oder oder einfach je nach der Ergebnisse kann ich die Patienten intensivstationär aufnehmen? ja, gerne. Dann weiter. Ich würde gerne ein chirurgisches Konsil anfordern. Wenn die Verdachtsdiagnose bestätigt wird, mesenterer Infarkt ist lebensbedrohlich Erkrankungen und wenn die anpassende Therapie und Eingriff nicht einleiten werden, gibt es viele Komplikationen, zum Beispiel Perforation, Sepsis und manchmal Todursachen, ja. Okay. Vor dem Eingriff, vor der Operation, was machen Sie für den Patienten? Für die Operationen sollen die Darm überprüfen werden, wenn Nekrose oder Nein, Darm. ich meine, Sie sind jetzt eine Assistentärztin in der Notaufnahme. Ja. Ja, natürlich sollte die Patientin von Chirurg Konusu, ja. behandelt werden. Aber vor der Operation sollen Sie etwas für die Patienten machen. Zum Beispiel Nahrungskarenz wird empfohlen, da Flüssigkeitszufuhr und Analgetika, Antiemetika, gegebenenfalls Antibiotika. Zuerst einen Venengang legen und ich würde ein Flüssigkeit verabreichen und dann ich empfehle die Patienten ohne Mahlzeiten zu essen. Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Laktat bestimmen. Ich würde Vitalparameter bestimmen, Fieber, arterielle Blutdruck, Herzfrequenz. Und auch EKG schreiben, kontrollieren. Als symptomatisch. Asymptomatisch. Ich habe schon ein Schmerzmittel verabreicht. Bei der Anamnese oder bei Anamnese erhoben. Und natürlich, ich würde gerne Schmerzintensität überprüfen. Wenn nötig, werde ich Schmerzmittel wieder verabreichen. Außer Schmerzmittel. Außer Schmerzmittel, nach der Ergebnisse. Nach der chirurgischen Konsil würde ich ein Antibiotika oder Antibiotikum verabreichen. Ja. Am Anfang sagten Sie, sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen. Jetzt Nein. akzeptieren wir, sie hat einen Mesenterialinfarkt. Deswegen können Sie einfach sagen, ja, als symptomatisch werde ich Schmerzmittel und Antiemetika als Kausaltherapie oder als kalkulierte Therapie verabreiche ich Antibiotika. Okay, vielen Dank. Şeyinde. Yoruldunuz İbrahim Hocam. Ya hiç yani gerçekten teşekkür ederim. Allah razı olsun. Estağfurullah. Merkum'a feedback bekliyorum. İnşallah düzeltelim biraz daha. Evet, şimdi şöyle. Bence ilk kez grup önünde, tabii bir sürü kere hani yapıyor olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte ama grubun önünde hani ilk kez yapıyor olmanıza göre çok güzel bir anamnez görüşmesi yaptınız. Elinize, emeğinize sağlık. Çok iyiydi. Ufak tefek gramatik hatalar vardı. Dilerseniz onları ben size söyleyeceğim. Ama oldukça Söyleyeyim. iyiydi. Sorularla ilgili çok ciddi bir eksik yoktu. Hani belki birkaç şey eksikti. Onları da dilerseniz size söylüyor olacağım. Sunumla ilgili tabii anamnez görüşmesini yaptıktan sonra insan biraz yoruluyor. Yorulunca da hani tam normalde yaptığınız gibi yapmak mümkün olmayabiliyor. Ama orada da genel olarak hani cümlenizin yapısıyla ya da gramatik ile herhangi bir sıkıntı yoktu. Sadece yapıyla ilgili hani bazı şeyler öneriyor olacağım. Elinize emeğinize sağlık. Öncelikle ilk olarak gayet iyiydim. Şimdi benim size önerim genel olarak neler? Siz soruyu sorarken hastanın yüzüne bakıyorsunuz. Hasta size cevap vereceği zaman kafayı gömüyorsunuz kağıda. Nota yazıyoruz, evet. Evet. Ve onu yazmanız biraz uzun sürüyor. Ama hastaya cevap verirken yüzündeki ifadeler çok kıymetlidir. Asıl oradan anlarsınız. O yüzden hani elinizle yazın ama yüzünüz hastada olsun. Evet, ara sıra doğru mu yazdım diye şöyle bakabilirsiniz ama sürekli kağıda gömülmeyin. Evet. Hastaya sorarken hep bakıyorsunuz. Bu çok çok güzel. Ama asıl reaksiyon, asıl hani durum değerlendirmesi o cevap verirken oluyor ya yüzünde. O yüzden o sırada bakmanız da bence önemli. Tamamen kağıda gömülmeyin. Tamam. Sonra işte sayılar konusunda dediniz ya kilo Vallahi yazamadım dediniz. Bu aynı şey. Heyecandan. Evet, heyecandan. Zaten öyle oluyor. Bu en başında daha yoğun olabilir. Aynı zipsi koma dry dedin değil mi İpek abi, hocam? Evet, Onu kilo. bilmeden boya gitti kafam. Aynı zipsi diyorum, yani direkt, bir de kapıdan falan da çalıyor. Burada da biraz şey var, stres var. Dışarıdan birileri çalıyor. Hani o yüzden yani tamamen kablo koptu. Yani öyle söyleyeyim yani. Evet, ben orada kablonun koptuğunu fark ettiğim için girdim zaten. Çünkü Olabilir. şey Desteğini de almak iyi oluyor tabii. Çok sağ olun. yok yani, hani insan bazen böyle dona kalıyor. Dondum, O ona dondum. doğru gibi geliyor. O da farklı bir şey olduğunu düşünemiyor. O yüzden hani tekrardan devreye sokmak için giriş yapmak gerekebiliyor. Diğer rakamlarda yanlış anladığım oldu mu? İpek hocam kontrol etmiştir diye tahmin ediyorum ama rakamlardan. Hani o kopma dışında. Şimdi şöyle, İpek abla geri dönüş yapar. Bu rakamla ilgili meselelerde, yani bunu herkese öneriyorum. Hani ben de hep öyle yapıyordum çünkü ben rakamlarda çok zorlanıyordum. Hasta söyledikten sonra yazarken siz tekrar edin. Yani hasta diyor ki işte ein Meter zeksig groß. Zeksi. Ein Meter zeksig. Bitti. Ya Ha. yani, sie sind ein Meter sechzig groß değil. Ein Meter sechzig. Kilosunu söyledi. Ein, hem orada anlıyorsunuz bakın. Ein und siebzig, drei. Ya da kilo değişikliği hani oldu mu? İşte diyorsunuz. Drei kilo işte in vier Wochen. Drei kilo in vier Wochen. Hastanın söylediği tüm rakamlar işte yaş diyor. Sechs und sechzig. Sechs und sechzig. Yani hastanın söylediği her şeyi tekrar edin. Hem arada boşluk olmuş olmaz. Özellikle rakamlarda. Hem de doğru duyduğunuzdan emin olmuş olursunuz. Bu illa onaylatmak için değil. Zaten yaparken de diyoruz ya, mesela hasta şikayetini söyle. Ha, yapın baş şımarsın. Baş şımarsın. Bunun gibi yani. Bu Tamam. hata yapmanızın hani önüne geçer. Böyle yapabilirsiniz. Sonra Schmerzen diyorsunuz genel olarak aslında, hani anamnezi alırken. Ama bazen Schmerzen'a tekilmiş gibi muamele yapıyorsunuz cümlenin içinde. Sind Tamam. Schmerzen olacak. Ist Schmerzen değil. Sind Schmerzen hani oluyor olacak. Mm-hmm. Strahlen, akuzatif yapar. O yüzden işte Strahlen dich Schmerzen irgendwohin aus, zum Beispiel işte in den Rücken, Rücken der olduğu için in den Rücken doğru. In den Leistenbereich, o da der olduğu için öyle. Beinen dediniz, in die Beinen, in die İndi. Beinen. İndi. In İndi. den değil. İndi bana. İndi. İndi o. İndi bayna. In die Beinen. Çift olursa. Tek dersek. Evet, siz bayının İndi. dediğiniz için öyle diyorum. Bay Değil. das Tek normalde. Tek dersen inspine demen lazım. dersek. İndi. Bu da İndi. in das bay. Tamam. In demen lazım. Bunlar hani böyle gramatikle ilgili ufak tefek şeylerdi. Sonra şimdi sorularla alakalı olarak bence gayet iyiydi. Ama burada bir un ertrekli Schmerzen var. Bauch'ta. O da bize hep akut abdomeni düşündürüyor ya. Bu un ertrekli Schmerzen'dan sonra akut abdomen açısından şüphe duyduğunuzu belli edecek hani birkaç soru sorabilirsiniz. Ney mesela? Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Bauch ein bisschen dicker geworden ist? Gibi. Dilerseniz. Hani illa sormak zorunda değilsiniz ama öneri olsun diye ben öyle yapardım. Ya da işte şok semptomları var mı diye. Akut abdomen, hani şok semptomları olabilir. Kendisi hastanın burada söyledi ama siz kendiniz de bunu hani sorabilirsiniz. Nasıl? Haben Sie Kaltschweiß, Herzrasen, ondan sonra Müdigkeit oder Schwindel bemerkt gibi. Hani bunu kendiniz de sorabilirsiniz. O akut abdomen şüphesini aldığınız an hastaya. Sonra burada tabii Schmerz muayenesini yapıyoruz. Schmerz anamnezini alıyoruz. Sonra gastrointestinal sistemle ilgili. Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang, Wasserlassen. Gastrointestinal sistem vakasında bunların hepsini ayrı ayrı sorun. Çünkü bazen birlikte soruyoruz. Hasta yok diyor ama o sadece birini duymuş oluyor. Diğerini önemsemiyor mesela ama onunla ilgili önemli bir semptomu olabiliyor. Mesela burada Stuhlgang önemli aslında. Hani hasta yok dedi ama işte haben Sie Probleme beim Stuhlgang? No dedi. Ver, akut abdomen düşünüyorum ben. O zaman şunu sormam lazım. Wann war der letzte Schüttel gibi. İşte diyecek ki sabahleyin. Wer Farbe und Konsistanz hat der Schüttel? O da gibt es Blut im Schüttel gibi. Burada hasta hiç problem yok dese bile gastrointestinal sistem şeylerinde biraz onunla ilgili birkaç soru sormak. Yani bize kursta hocamız hep öyle derdi. Bunu öyle hani yapabilirsiniz. Sonra bu yine bağ şimersin ve kadın hasta. Şimdi Akut abdomen sonuçta bir sürü şeyden dolayı olabilir. Sadece bağırsaklarla alakalı değil, işte kadın doğumla ilgili de olabilir. O yüzden kadın doğum anamnezi önemli olabilir. Hani onu sorabilirsiniz. Sonra mesela alerji kısmında aslında ağrı anamnezi sırasında sordunuz ya, tekrar alerji kısmına geldiğinde direkt Auser penisilin gibt es Evet. noch andere allergische gibt es noch andere allergie gegen etwas gibi sorabilirsiniz. Sonra seit wann haben Sie geraucht dediniz. Seit wann rauchen Sie? Seit hala devam eden bir şey ya, pasif şeyle kullanmıyoruz. Partisiple kullanmıyoruz. Sonra en son kısımda hastaya açıklama yaparken Bild Gebende Verfahren dediğinizde Was ist Bild Gebende Verfahren hani diyebilir. Onu açıklıyorsanız sorun yok. Ama abdomen sonografi dediniz. Was ist abdomen? Was ist sonografi diyebilir. Einfach Bauch Bağışta doğru Ultraschall. hastaya öyle mi söyledim? Hastaya Doğru. Bauch Ultraschall şeklinde söylemeniz lazım. Şimdi sunumla ilgili de tie dry kısmı ile alakalı olarak aslında genel olarak güzel sundunuz. Ama şey kısmında bir yapıya ihtiyacınız var. Belki orada yorulduğunuz için o yapı olamadı. Hasta size ağrıyla geldi. Önce ağrıyı sunun. Siz ilk ağrıyla geldi dediniz. Sonra işte Sie beschwert über Übelkeit, işte Kaltschweiß dediniz. Onun yerine önce ağrıyı sunun. İşte Sie stellt sich bei uns wegen seit anderthalb Stunden bestehende Bauchschmerzen vor. Laut Aussage der Patienten sind die Schmerzen işte nach dem Frühstück angefangen, aufgetreten gibi şeyle ilgili her şeyi sundunuz. Ondan sonra begleitet sie klagt über, Nachweis, Kaltschweiß, Übelkeit hepsini alle söyleyebilirsiniz. Burada hani böyle bir yapıyı takip etmek iyi olabilir sizin için. Mesela Schmerz Intensität söylerken bu genel olarak hani her birimiz unutabiliyoruz ama liegt bei diyoruz. Hani bayı söylüyoruz. İşte die Schmerz Intensität liegt bei 6 von 10 auf der Schmerz Skala. Hani bei propozisyonunu unutmamak. Öyle. Ben bunları not almışım. Daha çok yol var. Daha çok yol yok. Sadece şöyle söyleyeyim. Sunum kısmınızı daha yapısal bir şekilde sunduğunuzda bir sorun yok burada. Bunlar hep olabilecek şeyler. Yani ben sınav sırasında bir sürü gramatik hata yaptım. Ama aktif olarak konuşabiliyorsanız, aktif olarak anlayabiliyorsunuz, süreci sürdürebiliyorsanız çok şey değil bunlar. Siz şimdi daha bir ay var başlangıçta olduğunuz için bunları söyledim. Bunlar hani çok da önemli olan şeyler değil açıkçası. Yani kimsenin bunlardan dolayı kaygılanmasını istemem. Böyle istemedi de işte zint demedi de istedi falan filan. Öyle bir Anladım. şey yani anlaşılıyor orada. Gerçekten kuaförler hani kötü niyetli değillerse bazı kişiler var onlar kötü niyetli ama diğerleri bu ufak tefek şeylere çok takmıyor yani. Ama yapı önemli. Yani sunarken yapı önemli. Bir karışıklık oluyor yani hastaya hakim olmamış gibi. O aklıma geldi onu söyleyeyim, bu aklıma geldi bunu söyleyeyim gibi oluyor. O hoş karşılanmıyor. Ama siz orada artık yorulmuşsunuz. Tabii bir stres faktörü de var. Bu ondan dolayı oldu ama işte bunu böyle yaptıkça oturacaktır. Öyle. Başka katkısı olan, söylemek istediği herhangi bir şey olan varsa buyurun. Doktorun, ben müsaadenizle bir katkıda bulunmak istiyorum. Tabii natürlich. Şimdi sizin yapı kavramınız çok önemli. Ben bunu sistematik olarak değerlendiriyorum. Burada rakamlarla ilgili soruyu size hep sistematik sormakta fayda var, şahsi görüşüm. Yani önce ben öyle yapıyorum. We grow, sonra we diye soruyorum. Yani bir öntekini, bir berikini sormuyorum. We grow siz derken yazıyla bir yazıyorum zaten ben öne. Çünkü aslında 1 metre boyunda olacak yani. Dolayısıyla komayı koyduktan sonra diğer rakamı oraya da anında yazabiliyorsun. Bir aynfak sağlıyor. Ondan sonra gross zaten yakalıyorsunuz yani. Bunu ifade etmek istemiştim. Faydalı olur diye düşünüyorum. Tamam, kesinlikle çok önemli. Bu şu açıdan da önemli. Hani body mass indeksi sonuçta biz hastadan anamnezi alıyoruz. Anamnezi almaya başlarken daha değerlendirmeye başlıyoruz. Hasta bana kilosunu söyledi ama boyuyla ilgili bir fikrim yok. O sırada mesela hiç yorum yapamıyorum. Body mass indeksiyle ilgili değil mi? Boyunu aldım. Şeyi söylerken daha diyorum ki, bu adam işte übergewicht olabilir, untergewicht olabilir, bir fikir veriyor. O yüzden önce grosu sormak, ben de hep öyle yapardım. Sonra kiloyu sormak daha şey oluyor gerçekten. Sonra kilo. Bir de ben mesela şeyde hata yaptım. Önce yaşını sordum. Üçüncü sırada doğum tarihini sordum. Aslında o zaman biraz stresli oldu. Yani tam sorarken kopabiliyor onu, yani yaşadığım şey normalde de. Evet. Aslında Mesela bazı insanlar da burada şöyle yapıyor. İşte doğum tarihini soruyor, sonra yaşını soruyor. Hasta diyor ki sen hesapla. O yüzden önce yaşını soruyorsunuz, sonra doğum tarihini soruyorsunuz. çok Doğru. kesinlikle katılıyorum abla. Önce doğum, önce yaşını, sonra doğum tarihini sormak lazım. Hatta ben şey yapıyorum. Yaşını sorduktan sonra hızlı bir şekilde doğum tarihini hesaplıyorum. Orada sadece günle ve aya dikkat etmiş oluyorum. Aha, o da iyi. O da iyi taktik. Hiç aklıma gelmemişti. Güzel. Evet, başka herhangi bir katkısı olan var mı? Rakamlarla ilgili şöyle bir şey yapmıştık daha önce. Evet. Paylaşılmıştı ama. Evet, sağ olun. Grupta Dinledik paylaşın. aslında. Razı olsun. Çok güzel. Şöyle çift Bakın. alt çizgi yaptığınızda bütün bunlara ulaşıyorsunuz. Evet, Sonra çok faydalı. bunları Ben dinledim onları. favoriye atarsanız play dediğinizde sadece bunları çalar. Yolculuk yaparken arka fonda Evet, çok faydalandım. Allah razı olsun abi. Çok iyi düşünülmüş bu rakamlar. Çok çaldırabilir. zorlandım başta. Çok faydası oldu bana. Zihar mülah. Bundan daha fazla da vardı elimde ama Beyaz insi. baktım çok fazla dinlenmemiş, çok fazla rağbet olmamış. Herhalde yeterli dedim, daha fazla eklemedim. Ama arzu edilirse yani daha birçok kayıt var böyle. Çünkü yapılmış kayıtlardan bunları süzerek, kestirerek ilk 3 dakika içerisinde boy Hocam kilo. nereden girdiniz o Skype'a? Sözünü kestim ama güncelden mi girdiniz? Hocam tekrar paylaşayım şuradan Anı koydum. sıfırlayarak. Şimdi şu bizim normal arşiv sayfamız. Evet. Güncelde burada iki tane alt çizgi yan yana koyduğunuz zaman direkt bunları filtreliyor. Anladım. Şu yıldızlarla da bunları işaretlerseniz sadece bunları play yapar. Okey. Veya bu şekilde kaldığında da bu şekilde play yapar. Yani şimdi play yaptığınızda Okey. Bir alt sesi her mülah. sonraki dediğinizde sadece filtrelenmişler üzerinden gider. Belki Tamam hocam, baş. teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Ali Hocam, sağ olun. Ben de inşallah Zoom'umu güncelleyeyim. Onu güncellerseniz bazı fonksiyonlar devre dışı kalıyor. Onlar devreye girmiş olur. Tamamdır. Bakayım inşallah. İyi bakalım. O zaman herkese kolaylıklar diliyorum. Hafta sonu benim eğitimim var. O yüzden maalesef ben olmayacağım. Ama Kemal Hoca inşallah size eşlik edecek. O müsaitmiş, sağ olsun. Yine onda Kemal Hoca ile birlikte yapıyor olursunuz. Hafta sonunun vakaları belli değil. İbrahim Hocam, yani pazartesi sınava girecek olan İbrahim Hocam, vakaları siz belirleyebilirsiniz. İşte cumartesi şu gün yapalım, pazar günü bu yapalım. Sizin ihtiyacınız olan vaka neyse hani onu söyleyebilirsiniz. Şimdiden de söylerseniz hatta iyi olur. Size hafta Söyledim abla, 17. ben İpek ablaya birine Tamam. cumartesi. Hasta rolleri de yapabiliriz. Hafta sonu ben müsaitim İbrahim Hocam. Yani Tamam abi, pazar günü de sen şey yapabilirsin. Cumartesi İpek ablaya söyledim ben. tamam, Tamam. pazar günü içinde hangi vakayı yapacaksınız? O gün hastasını onu Tamam. söyleyebilirsiniz. Pazar günü de Arkadaşlar ben şey yaparım işte. ekstradan da yapmak isterseniz diye size teklif sunuyorlar. Yani biz hazırız destek olmaya. Gecik hasta rolünü yaparım ben hocam. İnşallah abla, bir bakayım. Abla şey diyeceğim, bugün öğleden sonra kaçta olacak? Sen var Hep mısın 2'de. yok musun? Ben yokum. Hep 2'de oluyor 14'te. galiba. 14'te. 14'te Osman abi. Hoca ile 2'de. Ya biri de bir işimiz vardı, o yüzden sordum. Tamam. 10. Sümeyra hocam, Tamam. işim gelsin. Allah kolaylık versin her işinde. Evet, cümlemiz için inşallah. Görüşmek Herkese üzere diyorum. iyi Hoşça kalın. cumalar diliyorum.